Niemand von Ödin von Horvath. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Musik Tillmann Kanitz. Regie Annette Kurt. War das Ihr letztes Wort? Haben Sie gehört, Gilda? Sein letztes Wort. Nein, kam eben erst von draußen. Unser Herr Hausherr lässt mich nur noch eine Woche lang hier wohnen, da ich die Miete für meine Dachkammer nirgends auftreiben kann. Lachen Sie nicht, Herr Klein. Ist es nicht lächerlich, ein letztes Wort sagen zu wollen? Immer hält er sein Wort. Und unerbittlich. Und wenn er auch immer sein Wort hält, höchstens schlafe ich drüben im Stadtpark. Draußen schlafen? Ich danke. Und wenn ich auch nicht schlafen kann, man muss doch nicht schlafen, um träumen zu können. Und solange ich nur träumen kann, ist es mir gleich, ob ich in einem Himmelbett oder auf einer Bank... Das verstehe ich nicht. Selig sind die im Geiste Armen. Was heißt das? Klein, du weißt, dass ich dich schon mal umsonst ließ. Und jetzt beschimpfst du mich? Nein, ich beneide dich. Das verstehe ich wieder nicht. Entweder ist es zu klug oder zu dumm. Es ist zu dumm. Siehst du, ich lebe. Bin da. Ob ich will oder nicht, muss leben. Und da muss man doch auch schlafen und also muss man bezahlen für etwas, was man muss. Sag, ist das wahr, dass dich damals der Wladimir verprügelte, weil du mit mir umsonst... Er hat mich nicht verprügelt, nur geohrfeigt. Dass man alles bezahlen muss. Du hast doch umsonst. Umsonst. Gute Nacht. Die einen sterben, ein Wagen fährt vor und dann wird die Wohnung leer. Andere heiraten und wieder fährt ein Wagen vor. Sie ziehen ein in dieselbe Wohnung. Manchmal glaube ich schon, es ist auch derselbe Wagen. Das greift ineinander wie Zahnräder. Weiter und weiter und immer. Und es würde mich auch gar nicht wundern, wenn es hier noch in dieser Woche eine Hochzeit geben würde. Nur warten, warten, warten, warten. Ursula. Ich bin's. Du hast es nicht vergessen. Zweimal anläuten. Nein. Ich vergesse nicht so bald. Also, hast es dir nun überlegt? Habe nichts zu überlegen. Trage Fetzen statt Kleider am Leibe. Habe satt zu hungern. Und heute habe ich meine Hände im Spülwasser verbrüht. Und habe einen Krug zerbrochen. Habe nichts zu überlegen. Hatte nichts mehr, nur das. Zweimal anläuten bei Fräulein Amour. Und das ist nicht das Schlechteste. Was später wird. Später? An die Zukunft denken ist Luxus. Den kann sich nur der leisten, dem das jetzt keine Gedanken mehr macht. Jetzt komm. Drin ist noch etwas Torte und Tee und Wäsche auch. Bist so gut. Vielleicht kannst du mir ja alles zurückgeben. Wird dir leicht fallen, mit Zinseszins. Hey, vielleicht schon morgen, wenn man so gut gebaut ist und noch jung. Nur der Rock muss kürzer werden und die Haare musst du anders kämmen. Müssen die Stirne verdecken. Du bist doch höchstens erst 17. Nein, ich werde schon 18. 18. Was geht da oben? Hin und her? Das ist Herr Lehmann, Hausherr und Pfandleiher. Der kann hier nie hinaus, denn er kann nicht die Treppen herunter. Er soll noch nie einen Wald gesehen haben. Man sollte eigentlich Mitleid haben, aber... Da oben in seiner Tändlerei wächst mit jedem Ding, das er kauft oder verkauft, mit allem, was er tut, das Verbrechen. Aber nie erscheint die Polizei, weil es im Gesetzbuche nur zwischen den Zeilen steht. Aber wenn unser Eins nur einmal in einer anderen Straße auf den Strich geht, wird er eingesteckt. Ja, die Gerechtigkeit scheint wirklich blind zu sein. Aber vielleicht lebt noch die Rache. Was ist das da? Das ist Ursula. Ursula, da ist Wladimir. Ich erzählte dir doch von ihr. Na, mit der ich neulich in der Bar sprach. Die mir die Nadel gab, als meine Strümpfe platzten. Du weißt doch die hellen Seidenstrümpfe, die du mir mitbrachtest. Ist das die, die noch nie? Ja, das ist die. Noch nie? Noch nie? Bist du wieder besoffen? Das geht dich einen Dreck an, halt dein Maul! Sonst... Untersteh dich. Wer will mich hindern? Wer will meine Faust halten, wenn ich will? Nicht mal der da oben. Lästere nicht. Mir wagte sich noch niemand in den Weg zu stellen. Noch nie. Hat sie dich auch noch nie? Boah, du Sau! Lass mich! Komm, komm! Auf was warten Sie? Wie viel ist die Uhr? Ich habe nie eine Uhr bei mir. Es wird wohl bald Nacht. Nacht. Ich danke, Herr Lehmann. Woher wissen Sie, wer ich bin? Von die hier im Hause wohnen. Dann wissen Sie ja ganz genau, wer ich bin. Ein schmutziger Schuft. Oder hörten Sie anderes? Ich hörte auch, dass man eigentlich Mitleid haben sollte. Hörten Sie? Und warum? Weil... Sagen Sie es nur. Weil ich ein Krüppel bin. Mitleid? Wie schön das klingt. Aber es klingt nur so. Denn was ist Mitleid? Zum Schwachsein stempeln. Ich danke. Lasse mich nicht niederzwingen. Wohl blieben meine Beine, wie sie mit 8 Jahren waren, und ich bin kaum größer als ein Kind. Aber alle Beine in diesem Hause zwang ich in meine Schuld, und dadurch wuchs ich zum Riesen. Alle Beine wurden mein. Und die Wohnungen, die Wäsche, die Torten und der Tee, alles. Pfeif auf Mitleid. Bin stark. Ich glaub nicht, dass Sie so schlecht sind. Denn trotz allem tun Sie mir leid. Trotz allem? Vielleicht, weil Sie noch nie einen Wald sahen. Nie einen Wald. Wissen Sie, was wohl das Furchtbarste ist? Nie von hier hinaus können. Nie. Vielleicht. Doch, freilich. Das können Sie nicht beurteilen, weil Sie nie so hierherinnen sein können wie ich. Denn solch Kinderbeine sind ungehorsame Untergebene. Aber Sie können immer hinaus. Sie müssen nur wollen. Nur wollen? Wollen kann ja jeder. Auch ich. Aber können kann keiner. Nur wenn er darf. Aber ich darf nie können. Bin Ausnahme. Abnormität. Wäre mein Vater nicht auch schon Pfandleiher gewesen, würden sie mich vielleicht in Jahrmarktsbuden begaffen, unter abgerichteten Affen, um 3 Kreuzer. Hereinspaziert, meine Damen und Herren. Manchmal glaube ich, hier wäre die Hölle. Hier ist die Hölle. Ich kann nicht mehr. Muss fort. Muss? Wissen Sie, Herr Lehmann, was wohl das Furchtbarste ist? Ohne Hoffnung sein. Hoffnung? Ich habe Hunger, Herr Lehmann. Sie können bei mir essen. Was wollen Sie dafür? Nichts. Nichts. Hast noch lange zu tun, Malermeister? Ja, noch sehr lange. Ich habe Schluss gemacht. Heute habe ich die Winterfenster herausgenommen. Überall wieder mal Frühling. Ja, wieder mal Frühling. Aber ich werde wohl bald überhaupt Schluss machen müssen. Ich warte. Wir haben ja denselben Weg. Sag, wie viel ist die Uhr? Das weiß ich nicht, weil meine Uhr ins Leihhaus lief. In Lehmanns Leihhaus. Und betrogen hat er mich auch noch obendrein, der Schuft. Aber es wird wohl bald Mittag. Herrgott, wie lange soll ich denn noch warten um ein Krug Bier? Wer ist das, der da so klopft an die Schenke da? Von nebenan der Schreinermeister, der dem Lehmann das zweite Bett zimmerte. Das zweite Bett? Weißt du es denn noch nicht, dass der Krüppel heiratet? Heiratet? Deshalb stehe ich ja auch nur hier und streiche an. Er hat es noch nie anstreichen lassen, aber jetzt will er auf einmal alles neu herrichten. Das ist die Liebe. Ja, die Liebe. Unwahrscheinlich. Was ist wahrscheinlich? Alles. Auch das Unwahrscheinliche. Mit dir kann man nicht reden. Bist ein Philosoph, Malermeister. Vielleicht. Wenn mein Vater nicht Glasermeister gewesen wäre. Wie meinst du das? Da mein Vater nur ein Glasermeister war, so sagte er immer nur, das ist wahrscheinlich und das ist unwahrscheinlich. So wurde ich ein Malermeister. Und ich wollte doch einst ein Baumeister werden. Und nun kann ich nichts anderes als nur all das anstreichen, das ich einst bauen wollte. Grün, grün, grün. Grün ist die Hoffnung. Soll man alles schwarz bemalen? Jetzt muss ich hier wohl warten, bis meine kurze freie Zeit vorbei. Dann erhalte ich meinen Krug Bier. Hast viel Arbeit? Hätte ich nur keine. Erinnerst du dich noch, als wir draußen auf den Straßen herumlungerten und auf Bauplätzen nächtigten? Damals sagten wir mindestens 100 Mal am Tage, hätte ich nur Arbeit. Wie sich die Zeiten verändern. Aber eigentlich nur die Zeit. Ja, wir bleiben ewig jung. Damals hätte ich ewig hier warten können. Aber kein Teufel hätte mir auch nur einen Tropfen Bier gegeben, weil man bekanntlich nichts umsonst bekommt. Heute bin ich grau und ich könnte mir ganze Fässer Bier kaufen. Jedoch, du siehst, bis ich nur einen Krug voll erhalte, habe ich schon fast keine Zeit mehr, auch nur einen Tropfen zu trinken. Der Sakrament! Mein Krug? Sie! Seien Sie nur ganz stille. Ich wollte ja den Krug nicht zerbrechen. Aber Sie haben ihn zerbrochen! Große Sache, ein Krug. 40 Jahre habe ich aus diesem Krug getrunken. Jetzt werde ich bald 70 und nun soll ich aus einem anderen trinken? Ich glaube fast, es wird mir nicht mehr so schmecken, das Bier. Bier ist Bier. Wer will hier Bier? Ich wollte und endlich könnte ich. Da zerbricht der Krug und die ganze freie Zeit vertrödelt mit dem ewigen Warten. Ich konnte nicht kommen. Ihr Weiber müsst auch immer... Nein, nicht ich. Der Wladimir. Rutsch mir am Buckel herunter, ihr Weiber. Das mir? Mir? Die ich den großen Wirt betrüge, damit nur du Bier umsonst? Die ich dir alles umsonst? Umsonst? Das glaubt ihr wohl selber nicht, ihr Weiber. Nein, jetzt glaube ich nicht mehr. Jetzt erwarte ich die Rechnung. Dann bezahlen Sie. Dein Bier. Was kann ich dafür, dass sie betrug? Ich hätte die heiligsten Eide geschworen, dass sie mein Bier bezahlte. Was werde ich noch alles bezahlen müssen? Mein Krug? Herr Lehmann! Er sagt, er sei Ringkämpfer. Die werden wahrscheinlich schon wissen. Kann über keine Stufen. Ich sehe, sie sind stärker als jener, der mich heute früh hier heruntertrug. Der ließ mich fast fallen. Und ich wollte doch auf das Standesamt. Ja, fühlen Sie mal. Niemand ist stärker. Rufen Sie doch die Polizei. Was geht hier vor? Ja, eigentlich wurde nur ein Krug zerbrochen. Der Schreiner stellte ihn auf jenes Pult und dieser Herr hier riss die Schenktüre auf. Und dadurch kam der Schreiner um sein Bier. Mein Krug. Er hätte den Krug in der Hand behalten sollen. Aber wenn einer so lange warten muss, denn die Kellnerin hat mit diesem Herrn... Quatsch. Zur Sache. Das ist eben die Sache. Denn sonst wäre die Kellnerin gleich gekommen und der Krug wäre nicht zerbrochen worden und der Schreiner hätte auch sein Bier. Ja, dass er es nicht hat, dafür kann ich nichts. Nicht ich habe den Krug zerbrochen. Wer denn? Niemand. Wie viel haben Sie getrunken und nicht bezahlt? 7 Liter. Gestern 5, heute 2. Ich werde bezahlen. Da es keine Rolle spielt, wer trinkt, so dürfte es also auch keine Rolle spielen, wer die Rechnung bezahlt. Bitte, nun, nur bis in den ersten Stock. Kommen Sie. Geben Sie mir die Krücken. Ich danke schön, Herr Klein. Sie sind der einzige Mensch hier. Herr Klein, Sie können noch eine Woche wohnen. Ich habe nicht gezahlt, um zu erhalten. Verzeihen Sie, bitte, wollte Sie nicht beleidigen. Wollte doch nur Gutes tun. Verstehen Sie denn das nicht? Ich kann nur bleiben, wenn ich bezahlen darf. Wollen Sie heute Abend vor unserer Tür spielen? Doch es soll eine Melodie sein, die man nie mehr vergisst. Und damit bezahlen Sie ja auch gleich die Miete für 3 Tage. Sagen Sie, wollen Sie spielen, Herr Klein? Ja, Herr Lehmann. Dann los! Tragen Sie mich hinauf, Herr Wladimir. So. Ob Ach, bitte, Herr Wladimir. Ja, ja, keine Sorge, wir sind ja gleich da. Danke, Herr Wladimir. Hier, nehmen Sie. Ich danke. Der Kerl ist schwerer, als wie er aussieht. Doch dafür gab er mir auch Geld, dass ich mir nun leicht gleich 7 Liter Bier... Bei Gott, der Wucherer hat sich verändert. Also hier, dieses Treppenhaus ist mir nicht unbekannt. Warst aber noch nie bei mir. Wirklich? Aber hier war ich schon oft. Drüben im 3. Stock. Dort wohnte einst meine Braut, Fräulein Theresia Müller. Deine Braut? Kennst du sie denn? Nur vom Sehen. Ich rieche nicht gerne Jungfrau. Ja, das ist schon etliche Jährchen her. Jedoch habe ich mich konserviert. Wollen es hoffen. Musik? Sogar Musik? Ja, du, heute haben wir sogar Musik. Phänomenal. Aber aufrichtig. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Wer versteht denn den Zusammenhang? Ja, wer? Niemand, nur der liebe Gott. Der wird sich hüten, ihn uns mitzuteilen. Man hängt eben zusammen. Du, mit dir möchte ich immer zusammenhängen. Immer? Nur eine Nacht. Jede Nacht, wenn... Halt! Um Irrtümer zu vermeiden, sieh diesen Ring. Aus purem Gold. Er sei dein. Um eine Nacht aus purem Gold. Den gab mir einst meine Braut, Fräulein Theresia Müller. Mit der Inschrift... Und die Liebe höret nimmer auf. Die Jungfrau. Damals heult ich. Aber man stumpft ab. Heute bind ich mich nur mehr auf eine Nacht. Mein Verlobungswalzer. Und ich kann auch tanzen. Bin auch jung. Walzer. Du Mumie. Mumie? Wäre sicherlich ein begabterer Bräutigam wie so manche andere. Auf alle Fälle begabter wie Lehmann. Komm. Lehmann? Wie meinst du das? Willst du mich verlachen? Ich heiße Lehmann. Max Maria Lehmann. Nein, der Zusammenhang. Sei nicht böse. Wusste beim heiligen Antonius nicht, wie du heißt. Lach nicht. Woher sollte ich denn deinen Namen kennen? Sehe dich doch zum ersten Mal. Das kann man nie wissen. Aber ich weiß. Sprach nur von dem Pfandleiher Lehmann, dessen Brautnacht eben vom Stapel läuft. Dort oben, hinter jener Türe, vor welcher der Kerl seine Geige stimmt. Soll ihm ein Ständchen bringen. Und das hat er auch sehr nötig. Wieso? Er ist zwar erst in den 30ern, aber ist ein Krüppel auf Krücken. Nicht mal die Treppen kann er herunter. Zur Trauung wurde er getragen. Wie überaus peinlich. Niemand hat Mitleid mit ihm. Alles wünscht ihm nur das Böse. Weil er ein Betrüger ist. Etwas muss er doch sein. Komm, gib mir jetzt den Ring. Nein. Nachher. Nachher? Glaubst du, ich lass mich betrügen? Dann gute Nacht. Nein. Komm. Herr Klein? Herr Klein, bitte brechen Sie das Spiel ab. Warum starren Sie mich so an? Ich dachte, Sie wären ein Gespenst. Wäre ich nur ein Gespenst. Es ist zu entsetzlich, wenn man leben muss und nicht mehr träumen kann. Das ist mein Leben. Ja, Herr Lehmann. Warum bist du hinaus? Warum hast du dich wieder angezogen? Warum hast du das Licht auslöschen wollen? Hast dich geschämt? Nein, antworte nicht. Ich will dich nicht zwingen zu lügen. Ich weiß, das war nicht Scham. Das war auch nicht einer keuschen Seele Angst. Das war Abscheu. Ekel. Bräutigam. Zum Schieflachen. Was? Wäre ich du, würde ich auch bitten. Lösch das Licht aus, wenn solch Gebeine sich um mich schlingen wollen. Meine Beine. Verstehe dich. Werde mich nie wieder neben dich legen. werde mich nie wieder vor dir entkleiden. Ganz ungestört kannst du schlafen und träumen. Glaubst du, dass ich jetzt schlafen kann? Oh, wäre das alles nur ein Traum? Das ist grauenhaft. Könnte ich nur fort? Sag, warum wurdest du mein Weib? Du gabst mir zu essen. Aber ich verlangte doch keine Bezahlung. Hab mich ja nur gefreut, dass du satt wurdest. Doch als du dann gingst, habe ich dich wiedergerufen. Und habe dich immer wieder gerufen, wenn du fort warst. Und du kamst auch immer wieder. Ich hab Ja sagen müssen. Ich musste zu allem immer nur Ja sagen. Sonst wäre ich verhungert. Oder draußen auf der Straße und dann später verhungert. Ich will es nicht glauben. Nur fürs Fressen. Nein, nicht nur fürs Fressen. Es war auch Mitleid. Mitleid? Bin ich denn verflucht? Fürchte Gott. Fürchte Gott, bitte lösch das Licht aus. Licht! Niemand zu Hause. Da kommt wer. Ob wir den fragen sollen? Gut, fragen Sie. Ich melde unterdessen, dass niemand zu Hause. Polizei, ich bitte um Auskunft. Bitte? Sie wohnen hier im Hause? Ja, im vierten Stock. Ich heiße Klein, Andreas Klein. Ihre Beschäftigung? Ich habe keine Beschäftigung. Keine? Ich habe nur eine Geige. Suche immer eine Beschäftigung. Café, Kino, Kabarett. Aber ich finde keine. Ja, das ist alles schon da gewesen. Also nur eine Geige. Ja, und die gehört eigentlich auch nicht mehr mir, sondern dem Wucherer. Wollte sagen, Lehmann. Lehmann, sagen Sie. Warum wundert Sie das? Wissen Sie, dass Lehmann ermordet wurde? Ermordet? Ein Angestellter der städtischen Straßenreinigung fand seine Leiche auf dem Bauplatz in der Nachbarschaft, neben den uralten Kehrichtonnen. Der Schädel ward ihm mit einem stumpfen Gegenstande zertrümmert. Und die Spuren weisen nach diesem Hause. Ja, das glaube ich gerne. Haben Sie Verdacht? Das ganze Haus gehört ja ihm. Aber das ist furchtbar. Zuvor sagten Sie, er sei ein Wucherer und jetzt sagen Sie, es ist furchtbar? Wissen Sie, wie reimt sich das zusammen? Wissen Sie, er hat gestern geheiratet und seit der Zeit tat er mir leid. Wirklich, seit seiner Brautnacht. Er tat mir leid, der Fürchtegott Lehmann. Fürchtegott? Er heißt ja gar nicht Fürchtegott. Er heißt Max, Max Maria Lehmann. Max? Also nicht Fürchtegott? Max Maria Lehmann. Noch eine Frage. Kennen Sie Fräulein Amour, Gilda Amour, eigentlich Schulze, Gilda Schulze? Ich kenne nur Fräulein Amour. Verstehe. Darf ich jetzt gehen? Ja. Also, das war dein letztes Wort? Wieder fort, wieder allein, immer nur alles hinunterwürgen. Du gehst und wieder höre ich die Verlassenheit schweigen. Sie hockt am Herde. Stiert tief in mein Herz hinein. Warte! Warten? Auf was? Ja, auf was? Ich irre ab, vergaß, darf ja nicht hoffen, also... Was also? Geh nur, Ursula. Wir saßen den ganzen Tag drin und sprachen nichts. Jetzt muss ich gehen. Da drin erwürgt mich die Luft. Hast recht, verzeihe. Geh nur. Sieh da! Ursula! Verzeihung, ich vergesse immer wieder Frau Lehmann. Wir haben uns lange nicht mehr gesprochen. Gratuliere, gnädige Frau. Ist sie auch recht glücklich, die junge Frau? Lass sie doch. Öffne. Willst wohl Gorilla markieren? Öffne, sag ich dir, sofort. Bist wohl wahnsinnig geworden. Warte, ich besorg dir die Zwangsjacke. Da geblieben! Au! Mann, du tust mir weh. Lass mich. Bitte lass aus. Du Wurm. Zwar bist du blau, aber ich glaube, dass du mich dennoch verstehen wirst. Und das rate ich dir. Verzichte auf Ratschläge. Das sagst du jetzt, weil du besoffen bist. Verzichte lieber auf den Ring. Mit der Inschrift, und die Liebe höret nimmer auf. Grins nicht. Der Ring gebührt mir. Dir? Wen hat er denn? Dich oder mich? Na, dich. Hast ihn wohl meinetwegen niedergeschlagen. Du willst doch den Ring. Na, deinetwegen. Um dir seidene Strümpfe kaufen zu können. Damit ich dich geiler mache. Oder sogar vielleicht, damit das Geschäft besser geht. Dein Geschäft. Sag, wer hat ihn den Schädel mit dem Hammer? Wer trug die Leiche hinüber auf den Bauplatz? Wer hat gemordet? Ich, du Vieh! Im Namen des Gesetzes! Weg da! Kanaille, weg da! Mir hat sich noch niemand in den Weg gestellt. Noch nie! Nicht mal der da oben! Im Namen des Gesetzes! Du bekommst mich doch nicht! Das werden wir sehen! Wer hat hier geschossen? Nichts von Bedeutung. Warten Sie, Herr Lehmann. Hier, was zahlen Sie mir dafür? Ein Ring. Und die Liebe höret nimmer auf. Es ist Gold. Es ist Blech, vergoldet. Blech? Das lügen Sie. Blech. Dafür zahle ich keinen roten Heller. Oh, und ich dachte, es wäre pures Gold. Was habe ich alles tun müssen für diesen Ring? Habe ihm eine ganze Nacht gegeben für diesen Ring. Diesem uralten Hund mit seinen verfaulten Zähnen. Er stank aus dem Maule nach Tabak und Geilheit. Was ich alles tat. Ich Vieh. Ich Sau. Was er nur von mir verlangte. Und noch mehr. Viel mehr. Alles tat ich. Alles. Alles. Was mussten Sie alles tun? Alles. Was? Alles? Soll ich erzählen? Alles? Alles. Nein. Zuerst kaufst du mir den Ring ab, als wäre es pures Gold. Gleich. Lass dich nur mal anfassen. Lass mich wärmen. Mich friert hier immer. Wie warm dein Fleisch ist. Erst zahlen. Hier, ja, hast du. Als wäre es pures Gold. Heb den Rock. So oder lieber so? Komm. Komm. Oh, ausgerutscht, Wucherer. Und wie stürmisch, du Süßer. Meine Krücken. Wo sind meine Krücken? Weiß ich, wo sie sind? Such sie dir. Gib mir meine Krücken. Und was noch? Hä? Kalte Umschläge und Klosettschüssel? Wenn du nicht bald kommst, geh ich. Hab keine Zeit. Zähl noch bis drei. Eins. Zwei. Drei. Auf Wiedersehen. Sagen Sie, ich möchte nichts kaufen noch verkaufen. Ich muss an die Kehrichton. Könnte ich Herrn Lehmann sprechen? Herrn Fürchtegott Lehmann? Mein Mann ist nicht zu sprechen. Ihr Mann? Wundert Sie das? Warum soll mich das wundern? Was war das? Er. Gestern Abend ging ich noch vor das Haus und als ich wiederkam, lag er blutend auf diesen Stufen. Hat sich die Stirne zerschunden. Ein Schwächeanfall? Wer weiß. Er fieberte die ganze Nacht. Fantasierte von einem Ringe, der ihn erdrosselt. Einem Ringe mit der Inschrift »Und die Liebe höret nimmer auf«. Ich trug ihn ins Bett. Jetzt schläft er schon lange. Wimmert nur manchmal im Schlaf. Wird wohl bald erwachen. Oder soll ich ihn wecken? Nein, nicht wecken. Werde später wiederkommen. Ja, Sie? Verzeihen Sie, wenn ich frage, aber als ich dieses Haus verließ, wohnte hier ein Stadtschreiber namens Einfalt. Er war einst mein bester Freund. Einfalt? Den kenne ich nicht. Komm rein. Ach, wie dumm von mir. Nach etwas Fragen, das über 10 Jahre vorbei. Wissen Sie, wenn man so lange fort war und dann trotz aller Sehnsucht doch wie plötzlich wieder in dem Treppenhause steht, in dem man schon als Kind spielte, dann glaubt man im Augenblick, die Zeit saust zurück. Und es wird alles wieder so, wie es war. Quatsch nicht so viel. Meinst du, ich will mir hier Lungenentzündung holen? Hab doch nur den Mantel an. Jetzt am Morgen? Weshalb nicht? Wenn man die Nacht über schlief. Also willst du? Ich bin die Nacht über im Stadtpark gegangen. Hin und her und hatte die letzten zwei Tage nur zwei Teller Suppen. Doch das geht an mir vorbei. Alles geht an mir vorbei. Du gefällst mir, Kerl. Auch wenn du ohne bist. Und da ich gestern einen guten Tag hatte, bekam Gold von einem Krüppel, der dann obendrein noch die ganzen Treppen herunterfiel. Die Treppen herunterfiel? Ohne Mitleid. Hast du Angst? Für wen halten Sie mich? Für ein Herzblättchen. Und außerdem habe ich noch mehr als einen Teller Suppe. Hast recht. Komm, du Hund. Bist erwacht? Nein, Ursula, denn ich war schon wach. Und dann sprachst du hier mit jemandem, habe ich gehört. Aber nur halb. Ein Fremder war hier. Wird wiederkommen. Doch will er weder kaufen noch verkaufen. Wer war das? Was will er von mir? Will dich nur sprechen. Nur sprechen? Geht's wieder besser? Ja. Und ich danke dir, dass du mich die Nacht über gepflegt. Deine kühle Hand brachte den Frühling von draußen auf meine Stirne. Und verzeihe, dass ich gestern so zu dir war. Ich hätte nicht fortgehen dürfen gestern. Die Sonne. Schau, jetzt kommt die Sonne. Wenn die Sonne so über mich scheint, erscheint mir die Kindheit. Höre Vater und Mutter nebenan sprechen. Es ist Sonntagvormittag, Mutter kocht und Vater liest die Zeitung. Und ich hocke in der Ecke und weine, weil der Bruder, das Kasperle, mir die Puppe nahm, die mir alles war, die ganze große Welt. Du lachst? Lach nur. Lach nur. Darf ich denn nicht einmal mehr lachen? Doch, doch, lach nur. Jetzt ist die Sonne fort, wieder gehen nur Nebel um das Haus. Höre, damals, da ich noch glaubte, das Licht werde leuchten in der Nacht, in der ich derweilen hier allein hin und her. Und da hörte ich auf einmal hoch über mir jemanden höhnisch lachen. Und dann gingen alle Lichter aus, hörte noch keinen Menschen so lachen. Und jetzt war er wieder da. Aber zuerst verdunkelte sich die Sonne. Niemand hat so gelacht. Niemand. Das ist er. Wer ist er? Gott. Mann, bist du wahnsinnig geworden? Als ich klein war und traurig ward, weil ich in diesem Treppenhause nicht so herumspringen konnte, herauf und hinab wie all die anderen Kinder, da erzählte mir meine Mutter immer das Märchen vom lieben Gott, der weint über unser Leid. Nur manchmal soll er auch lächeln über unsere Dummheiten. Ich habe Gott lachen hören. Und wer so lachen kann, der kann nicht weinen. Fürchte Gott. Nein, lästere Gott. Muss mich doch verteidigen. Wäre ich kein Krüppel, würde ich kämpfen wie Jakob mit dem Engel. Aber auf Krücken kann ich nur meine Stimme in das All schleudern. Und ich klage an. Nicht die Nacht, dass sie nicht zur grellen Sonne wurde, als Vater und Mutter mich zeugten. Vielleicht gar besoffen, aber ich klage an. Dessen Geste sind nur Tag und Nacht. Dich, der mich zu seinem Spaße erschuf, lach nur über mich. Bin doch nur ein Witz. Dein Witz. Wie stark du sein kannst. Zum Teufel mit allen Theorien. All diese Hirngespinste wirken Quatsch. Wenn du nur... Manchmal glaube ich, ich habe keine Seele, aber heute würde ich das Licht nicht auslöschen wollen. Vielleicht... Aus Mitleid. Nein. Nie. Nein. Jetzt sehe ich dich ohne Krücken. Ursula. Aber heute kann ich nicht. 2x anläuten. Er hat alles gestanden, auch das. Er war mürbe geworden. Wenn Anna so viel Blut verlor. Es ist alles geklärt, nur das nicht. Warum gab der Lehmann der Gilda Schulze nicht den Ring, da er doch nur aus Blech war? Oh nein, jetzt kann ich doch nicht wieder. Kommt später. Bin so müde und ganz frei auf einmal. Im Namen des Gesetzes. Mach doch keine blöden Witze. Lasst mich. Nein, wir machen die Wahrheit. Der Raubmörder Wladimir wurde verhaftet beim Morgengrauen. Er hat alles gestanden, behauptet, dass Sie es waren, die ihn zu morden zwangen. Ich? Sie. Folgen Sie. Freiwillig oder wir müssen mit Gewalt. Sie zwingen uns dazu. Niemand zwingt euch. Wird's bald. Im Namen des Gesetzes. Wohin? Vielleicht nur zur Zwangsarbeit. Nein. Alles um einen Ring aus Blech? Blech oder nicht Blech, Mord ist Mord. Ich will doch nicht sterben. Lasst mich noch leben. Kommt, beide. Bitte, bitte kommt mit mir. Hey, seht her, wie schön fest noch alles ist und wie jung. Ich blühe ja noch und es kostet euch keinen roten Heller und tue alles, alles, was euch gefällt, umsonst. Alles umsonst. Nein. Ich will noch nicht in den Sarg. Bin ja noch nicht verwelkt. Will noch leben. Leben. Satan. Bruder? Ja, fürchte Gott. Bin Kaspar, dein Bruder. Kaspar Lehmann. Das Kasperle. Erinnerst du dich? Ja. Willst du mir nicht die Hand reichen? Komme ohne Hass zu dir. Theater. Ich spiele nie, das weißt du. Denn als alle Mitleid mit dir hatten, schlug ich dich. Wir haben uns gehasst, weil einer der Stärkere war. Weil keiner wusste, wer der Stärkere war. Und jetzt steigst du ohne Hass die Stufen zu mir empor. Jetzt tue ich dir leid. Willst du den Stärkeren spielen? Warum starrst du mich so an? Du hast dich nicht verändert. Kann ich mich verändern? Kann ich schöner werden? Auf Krücken? Kann ich wachsen? Auf Kinderbeinen? Kann ich verzeihen, wenn ich nicht schlagen kann? Niemand hat das Recht, mir zu verzeihen. Niemand. Alles verwöhnte dich. Du bekamst eine Puppe, ich keine. Und dann hat Vater die Tändlerei und dieses ganze Haus und alles, was da war, dir vermacht. Ich wurde auf die Straße geworfen. Weil du nicht hinaus kannst, musste ich hinaus. Weil du der Schwächere warst. In Wahrheit wurdest du dadurch der Stärkere und ich der Lahme. Und als ich das klar sah, kurz nach Vaters Tod, da schlug ich dich, musste schlagen. Und alle nahmen deine Partei. Alles kreischte, wie furchtbar gemein, dich, der sich nicht wehren kann, zu schlagen. Und keiner sah, dass ich mich nur verteidigte. Einer muss immer hinaus und immer der Schwächere. Du bist durch Mitleid gewachsen. Gib mir deine Hand. Hier. Aber ohne Reue. Manchmal glaube ich schon, es muss so sein, dass die stark sein sollen, die andere schlagen. Aber schlagen wir dann? Dann krallt sich sofort etwas fest in uns und hält uns von innen her ein Spiegel vor, der uns entgegenruft. Ihr tut Unrecht. Und dann trachten wir, wieder gut zu machen. Bereuen, büßen für einen unbekannten Sünder, dessen Werkzeuge wir nur waren. Fürwahr, dies Werk, genannt Erde, ist teuflisch eingerichtet. Würde ich jemals zu einem Gott beten, ich würde ihn Satan anrufen. Aber ich lasse mich nicht quälen. Ich höre, es ging dir immer gut. Mir geht es nicht gut, mir geht es nicht schlecht. Gib Acht, bekamst bisher umsonst und man bekommt nichts umsonst. Die Rechnung folgt. Soll ich bezahlen, was ich nicht bestellte? Aber du lebst. Ja, ich lebe. Und bin ich nicht gut und bin nicht schlecht. Und habe ich Hunger, muss ich zu fressen bekommen. Und wenn nicht heute, so morgen, aber ich muss. Muss? Ich will immer, was ich muss. Diese Erkenntnis beugt mich unter mein Schicksal, aber dadurch wurde ich Herr über mein Leben. Fürchte Gott. Kann ich dafür, dass ich diesen Namen erhielt? Ein jeder erhält einen Namen. Kasperle. Ich heiße wie Vater, du wie Großvater. Niemand kann dafür. Niemand? Hüte dich. Nicht nur Namen, auch Schicksale teilen sich, verdoppeln sich, vermehren sich. Und immer spielt einer die Rolle des anderen weiter. Könntest du dich auch meinem Schicksale beugen? Weiß nicht. Weiß nur, niemals werde ich Fürchte Gott heißen. Kasperle. Sag, warum eigentlich kamst du wieder? Um Mutter zu sehen. Im November werden es 4 Jahre. Sie schlief sanft ein. Ihr Tod war still wie ihr Leben. Die Mutter. Sie hätte dich noch gerne gesehen. Obwohl du damals ohne Gruß gingst und sie trat oft hier heraus, glaubte deine Schritte zu hören, die Mutter. Manchmal hörte ich ihre Schritte. Still. Hörst du sie? Ursula, das ist Kasper, mein Bruder. Das Kasperle, ich erzählte dir von ihm. Der dir die Puppe nahm? Ja, die mir alles war. Die ganze große Welt. Und das ist Ursula, mein... Wir sprachen uns schon. Noch immer nicht gekommen? Nein, aber bald muss er kommen. Wollte doch nur seine Sachen herbringen, da er nun bei uns wohnen wird. Er wollte aber nicht bei uns wohnen. Willst du deinen Bruder weiter im Wartesaal schlafen lassen? Nein, das will ich nicht. Also? Wieder ein Tag vorbei. Ich gehe zu Bett. Da ist er. Guten Abend, Kaspar. Endlich. Guten Abend. Gib her. Mein alles. Guten Abend, Bruder. Hab dich gleich gar nicht gesehen. Hier ist es so dunkel. Draußen wird es zwar auch bald Nacht, aber hier blendet einen die Finsternis. Ja, draußen. Er muss noch ein Kissen haben, sonst liegt er so schlecht am Sofa. Gib mir das deine, meins gab ich schon her. Ist schon gut so. Nein, wenn man so tief liegt, steigt einem das ganze Blut in den Kopf. Und das bringt Kopfschmerzen. Ich kann es dir nicht geben, ich habe Kopfschmerzen. Ich bekomme keine Kopfschmerzen. Doch, du liegst auch gut ohne. Ursula, ich brauche es nicht. Doch. Sieh, ich verbeuge mich vor dir, Kaspar. Hier, nimm. Komm, Kaspar. Nun wirst du gut träumen können. Warum gehst du nicht schlafen? Ich kann nicht schlafen, wenn draußen die Nacht so blau und lau. Weiß nicht, wie mir ist. Warum starrst du mich so an? Lösch das Licht aus. Graugelb war der Tag. Aber am Abend kam die Sonne. Am liebsten möchte ich eine Wolke sein und über dieses Haus hinwegziehen. Über alle Häuser hinwegziehen, die ganze Nacht hindurchziehen, unter den vielen weißen Sternen. Dann, wenn die Sonne aufsteht, dann weit fort sein, über fremden Ländern, wo der Himmel und die Meere dunkler erblühen. Vielleicht war ich schon einmal weit fort, weil ich mich so sehr danach sehne. Glaubst du, dass die Sehnsucht so stark sein kann, dass sie töten könnte? Was sprichst du da? Das weiß ich nicht. Hüte dich. Warum? Das ist Hexerei. Es gibt doch keine Hexen mehr. Man braucht keine Hexe zu sein, um hexen zu können. Ich kann nicht schlafen, nur träumen. Immer nur hin und her, her und hin. Warum? Ich habe einmal meinen Bruder geschlagen. Er wird mich sicher mal schlagen. Schlagen? Auf Krücken? Mit Krücken. Und ich kann doch nicht sein Weib werden. Bist du sein Weib? Ja, Frau Ursula Lehmann. Aber ich bin es nicht. Heiße nur so. Nur dein Name. Jetzt sehe ich wieder alles anders. Kann mich nicht loslösen von der Wirklichkeit. Mich beherrscht mein Fleisch. Hörst du das? Es wird getanzt. Beim großen Wirt? Habe lange nicht mehr getanzt. Habe noch nie getanzt. Oh, jetzt ist es ganz aus mit dem Schlafen. Habe hier noch nie recht geschlafen, in solcher Luft. Ja, diese Luft. Ginge so gern zum großen Wirt. Tanzen, lernen. Wenn er erwacht? Er wird nicht erwachen. Wie du das sagst. Wie? Als wüsstest du sicher, dass er nicht mehr erwacht. Nie mehr erwacht. Doch was kümmert das mich? Ich lass mich nicht quälen. Komm, zum großen Wirt. Du musst tanzen, Mann. Fürchte Gott. Lass ihn. Bleib. Still. Er hört selbst Gott grinsen. Lass ihn grinsen. Ich will noch tanzen. Torkelst ja. Hab doch nichts getrunken. Ist viele Bier? Hör das nichts? Frag mich jetzt nicht. Will nicht antworten müssen. Will überhaupt nicht mehr antworten müssen. Will keine Frage mehr hören. Will nur Trompeten hören. Und tanzen. Bringst ja die Beine kaum auseinander. Bringst denn du sie auseinander? Bleib. Vielleicht jetzt möchte ich ein Wettrennen zum Monde veranstalten. Quer durch das Weltall. Weiß nicht, was ist denn heute für eine Nacht? Walpurgisnacht. Da reitet des Teufels Geliebte auf dem Besenstiel. Ja, reitet. Willst du auch seine Geliebte sein? Würdest du dann reiten, würde ich auf dieser dreckigen ewigen Erde unter dir mitlaufen, wohin immer. Denn ich will in den Himmel schauen. Lass mich. Lass. Reiten. Nicht. Nicht. Wie bist du stark, Ursula? Licht! Licht, Frau Lehmann! Warum starren Sie mich so an, Herr Lehmann? Habt ihr mich schon vergessen? Zwar, dies Hemd ist wie ein Totenhemd, aber ist nur mein Nachthemd, war mein Brauthemd. Haben Sie viel getanzt, Frau Lehmann? Treten Sie nur ein und spielen Sie meine Rolle weiter, Herr Lehmann. Ich heiße auch Lehmann, aber fürchte Gott, Lehmann. Und verzeihen Sie, wollte nicht horchen, aber ich habe wohl zu lange schweigen müssen. Und da verfeinert sich das Gehör. Und die Wände hier sind dünn gebaut. Wollte einschlafen, aber man hört selbst das kleinste Wort. Dann musst du mich verstehen. Verstehe niemand. Warum lacht er jetzt wieder so? Lachen? Glaubst du, dass man lachen kann, wenn man leben muss? Niemand zwingt dich zu leben. Ja, wer zwingt mich zu leben? Niemand. Noch habe ich Zeit, alle Tänze zu erlernen. Wenn ihr meint, ich werde immer nur hier hocken, in diesem Treppenhaus und immer nur sehen, wie alle an einem vorbeigehen, so irrt ihr euch. Und ich will auch noch nicht in die Grube. Muss nur noch lernen. Dann kann ich auch tanzen. Nur Geduld. Geduld bringt Rosen. Aber ich bekomme immer nur Dornen. Meine Stirne blutet, die Dornenkrone. Habt Mitleid mit mir. Bin doch nur ein Krüppel. Und niemand hat Mitleid mit mir. Niemand. Hört ihr? Darf nicht hoffen. Muss verzweifeln. Und alles, was ich ersehne, wird, was ich hasse, wenn es in meinen Schoß gefallen. Hässlich das Schöne, böse das Gute. Gold wird Blech. Behaltet euer Mitleid. Ich will verrecken. Niemand hilft. Darf nicht sterben. Gib mir. Hilf ihm doch. Kann nicht. Hört ihr mich? Hilf du ihm. Kann nicht. Bitte. Hilf mir. Gib mir. Du bist doch der Stärkere. Meine Krücken wieder. Niemand ist der Stärkere. Bitte. Bitte. Dann kann ich tanzen. Ich höre einen Sarg zimmern. Und morgen fährt der Wagen vor. Und übermorgen übermale ich das Firmenschild. Fürchte Gott, Lehmanns Nachfolger. Ja, immer spielt einer des anderen Rolle weiter. Weh uns. Er sieht mich an. Still. Nun nahm ihm sein Tod die Krücken ab und nun kann er überall hin. Und immer neben mir. Kann nicht mehr fort von hier, wo ich auch bin. Bin hier. Immer. Immer. Schau, jetzt grinst er. Niemand grinst. Das werde ich nimmer vergessen können. Ich stürze mich hinab. Bleib. Lass mich los. Lass. Das halte ich nicht aus. Musst aushalten. Still. Hörst du? Die Galgen frisst. Er wird wiederkommen. Vielleicht schon morgen. Doch nein. Nicht stören will der die Flitterwochen. Hast du gesehen? Er hat die Krücken nicht fallen lassen. Sie wurden ihm aus den Händen geschlagen. Ich rief seinen Tod. Nein, nicht du. Du trägst es nur in dir. Unser Kind. Weh mir. Weh uns. Alles wiederholt sich. Und dieser Zusammenhang. Nur sie verurteilt alles, was vorher war, zu vergessen und glauben zu müssen, es gibt keine Gerechtigkeit. Und das ist die schwerste aller Strafen. Büßen müssen und nicht wissen, warum. Was taten wir nur? Nichts Schlechtes, nichts Gutes, da man es tun muss. Sieht denn niemand, wie ich wirklich bin? Doch, aber du siehst es nicht. Ich möchte sterben. Warte. Warten heißt sich gedulden und sich gedulden heißt bereuen. Was soll ich denn bereuen? Ja, ich habe gewünscht, dass er sterbe. Aber warum wurde ich auch in dieser Welt geboren? Hungernd und frierend. Ja, warum? Es wäre eine Gnade zu wissen. Lass mich sterben. Erlösen unser Kind. Nichts wird erlöst. Denn nichts kann sich loslösen aus dieser Erde. Immer schuldet einer dem anderen. Immer muss alles bezahlt werden. Manchmal fühlen wir doch auch Sehnsucht in uns nach dem großen Einen, über den einst der Stab gebrochen wurde und das Urteil verkündet, zerfalle in uns in unzählbare Formen. Sonnen und Sterne und Wolken und Wellen und Menschen und Steine. Warum? Das scheint die Folter zu sein, dass Fragen erlaubt ist. Im Märchen heißt es Seele, die als Sehnsucht zu uns spricht und die warten muss, während wir immer wieder zerfallen. Das ist das Leben. Warten, eingekerkert in Dreck und Blut, warten bis zum jüngsten Tag, bis wir auferstehen dürfen, wieder als das eine. Wer sagte dir all das? Niemand. Und jetzt hole ich seine Krücken. Und du, Ursula, hebe sie auf für unser Kind. Erbarmen. Es gibt kein Erbarmen. Doch, denn es gibt Wunder. Wunder. Warum grinst du? Weil ich nicht glauben kann. Weil ich zu weit die Augen aufriss und sah. Könnte ich doch nur glauben. Aber ich darf wohl nicht. Vielleicht nur noch nicht. Die Krücken. Sehe sie nirgends. Jetzt sind die Krücken nicht mehr hier. Sehe nichts. Und es war noch kein Mensch hier. Niemand war hier. Das Wunder. Ein neuer Tag. Das Wunder. Aber morgen. Nicht fragen. Niemand von Ödin von Horvath. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Die Rollen und ihre Darsteller: Lehmann, David Striso. Gilda, Inga Busch. Ursula, Lisa Hirdina. Kasper, Samuel Weiß. Wladimir, Martin Engler. Glaser, Ingo Hülsmann. Kellnerin, Barbara Philipp. Klein, Andreas Pietschmann. Schreiner, Friedhelm Tock. Maler, Michael Rotschopf. Stutzer, Gerd Warmeling. Detektive, Udo Schenk und Alexander Hoff. Musikalische Leitung und Cello, Tilman Kanetz. Bratsche, Jotfat Miron. Geige, Artyom Schischkow. Technische Realisation, Jonas Bergler. Regieassistenz, Jasmin Schäffler. Regie: Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Österreichischen Rundfunk 2016. Dramaturgie: Georg Büren.